lassen wir die Stimmung los. Wir zünden die Lunte. Keiner von uns ist ein Trauerklos. Ein jeder macht mit. Die Nacht wird wieder mal zum Tag gemacht. Es brennt schon die Lunte. An Schlafen ging wird heute nicht gedacht. Ein jeder macht mit. Für ein paar schöne Partystunden ist der Stress aus uns verschwunden. Diesen Abend nimmt uns keiner mehr. Freunde hat man nie genug zum Feiern und im Leben. Und auf meine Freunde will ich nun mein Glas erheben. Singen, bis wir heiser sind, bis morgen früh um vier. Das Feuerwerk der guten Laune steht. Es brennt schon die Lunte. Ganz egal, wie es uns morgen geht. Ein jeder macht mit. Solang noch jeder was zu trinken hat, solang brennt die Lunte und findet eine Polonaise statt, dann macht jeder mit. Wir feiern in den nächsten Tag rein, soll es auch das letzte Mal sein. Diesen Abend nimmt uns keiner mehr. Bis morgen.